Beam me up to the stars. Beam me up to Mars. Beam me up to see Starship Edelweiß. Beam me high above, Galaxy of Love. Raumschiff Edelweiß. Schönen guten Tag. Was ist mein Name? Kalebas. Spreche ich mit Don John persönlich? Wurde John von der Stimme aus seinem Handy gefragt. Na klar, Kalle, antwortete er. Seitdem Kalle in seinem Callcenter jobbte, hatte er einen leichten kommunikativen Defekt. Jedes Telefongespräch mit ihm ähnelte einem mehr oder weniger missratenen Verkaufsgespräch. Schön, dass ich Sie erreiche, Herr John. Haben Sie ein Minütchen Zeit für mich? Mein Anruf heute hat einen ganz besonderen Grund. Herr John, Sie trinken doch sicherlich gerne mal ein Bier. Habe ich Sie da richtig eingeschätzt? Ja, natürlich, antwortete Don. Schön, Herr John. Dann haben Sie doch sicherlich schon von den Vorzügen des Freibiertrinkens gehört, oder? Ja, hab ich, Kalle, antwortete Don leicht genervt. Don erinnerte sich an Jeanette vom Promotionsteam der Nord-Nord-Westdeutschen Klassenlotterie, der er in der Innenstadt seine Telefonnummer gegeben hatte. Er hatte mit einem Date gerechnet, aber Jeanette wollte ihm lediglich Achtellose verkaufen. Insgesamt hatte er schlechte Erfahrungen mit aktivem Telefonmarketing gemacht. Wunderbar, Herr John. Dann freue ich mich umso mehr, Ihnen mitteilen zu können, dass ich ein ganz besonderes Angebot für Sie persönlich reserviert habe. Sie wurden ausgewählt, an einer einmaligen kulturellen Reise in das idyllische Dörfchen Klein-Obertal teilzunehmen. Klingt das nicht prima? Wann darf ich Sie dafür abholen? Um 5 oder um 5:30? Um 5, Kalle. Und wo darf ich Sie abholen? Bei Nadine, Uschi oder Emma? Bei Elfie. Schon wieder bei Elvira? Herr Don John, ich mache mir Sorgen um Ihre Promiskuität. Das mache ich mir um Ihre auch, Herr Bass. Ich werde dann alles für Sie arrangieren. Darf ich noch einmal zusammenfassen? Ich werde Sie um 5 bei Elvira antreffen und nehme Sie auf eine entspannte Freibierfahrt nach Obertal mit. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Morgen, Herr John. Auf Wiederhören. Um 5:30 holte Kalle Don ab. Im Auto drückte ihm Kalle ein Bier, ein Kuli und einige Schmierzettel in die Hand. Los, schreib jetzt. Das Freibier muss noch verdient werden. Wie verdient? Fragte Don. Habe ich es dir nicht erzählt? Wir fahren zum Poetry Slam in Obertal. Nana, meine Sozialpädagogin aus Titanien, leitet dort das Jutze und organisiert einmal jährlich ein Poetry Slam. Wer seine Texte vorliest, bekommt Freibier und das den ganzen Abend. Na, das ist doch was. Also, ich schlage vor, ich fahre, du schreibst und wenn wir angekommen sind, haben wir beide was zum Vorlesen. Was soll ich denn schreiben? Gedichte und Geschichte. Schreib einfach, was dir durch den Kopf geht. Manchmal geht mir nichts durch den Kopf. Spar dir deine Schreibblockade für nachher auf. Na gut, sagte Don, während er das Bier mit seinem Feuerzeug öffnete. Kalle fuhr und Don schrieb los. Das heißt, eigentlich trank Don ein Bier, ein zweites, ein drittes, durchsuchte Kalles Kassetten nach passender Musik zum Schreiben, wippte mit seinem Kopf zum Mainobau und ließ sich durch die idyllische Landschaft inspirieren und kurze Zeit später fuhren sie schon durch die Ortseinfahrt von Obertal. Kalle spielte den Touristenführer. Herzlich willkommen in Klein-Obertal, Herr John. Ein Ort, wie ihn niemand braucht. Hier zur Rechten sehen Sie den einzigen Supermarkt, der allerdings geschlossen ist, seit der letzte Besitzer an einer Bratwurst erstickte. Hier zur Linken sehen Sie die Dorfkirche, die sonntags von 5 alten Omas besucht und wochentags von der betrunkenen Dorfjugend belagert wird und ihr Lebenssinn darin besteht, Präservative aufzupusten, heimlich zu rauchen und mit ihren Mofas die Luft zu verpesten. Rechter Hand sehen Sie einen für Dörfer typischen Fußweg, der als Radweg ausgegeben wird. Nun sind wir am Ziel unserer Reise angekommen, das Jugendzentrum von Obertal. Dieses Jutze wurde von engagierten Eltern gegründet, um ihre Kinder möglichst unauffällig loszuwerden. Ist aber mittlerweile wegen mangelnden Engagements nur noch einmal die Woche geöffnet. Hier treffen wir die einzige Sehenswürdigkeit des Ortes, die Sozialpädagogin Nana, die sich hier ein wenig Geld für ihr Studium verdient. So, und jetzt zeig mal, was du geschrieben hast. Don zeigte ihm die Zettel, auf denen allerdings nur von der Fahrt verruckelte Fratzen zu sehen waren, offensichtlich im Zustand höchster Erregung. Sehr avantgardistisch, sagte Kalle. Ich frage mich nur, wie wir das vorlesen sollen. Das ist literarisches Konzeptionsdesign, sagte Don. Aber wenn du Weltliteratur nicht von Krakelei unterscheiden kannst, dann improvisieren wir einfach. Für Freibier wird's schon reichen. Kalle und Don betraten das schon gut gefüllte Jugendzentrum, setzten sich an die Theke und Nana brachte ihnen ein erstes Freibier. Sie sah niedlich aus mit ihren pinken Leggings, ihrem kunterbunt gestreiften Wollkleid und ihren Dreadlocks. Eine Sozialpädagogin wie aus dem Bilderbuch. Sie schwebte um Kalle herum, umarmte ihn zur Begrüßung und gab ihm einen Schmatzer auf die Wange. »Ihr wollt also auch lesen?« fragte sie die beiden. »Ich will, Don muss«, antwortete Kalle. »Ich muss wirklich mal«, sagte Don. »Wo ist denn hier die Herrentoilette?« Als er wieder den Raum betrat, sah er schon von Weitem, dass Kalle und Nana flirteten und hurtelten. Er kam sich störend vor. Beim Blick in seinen Tabakbeutel stellte er fest, dass er sich noch 3 Krümelzigaretten drehen konnte. Es wurde Zeit, eine Raucherin für die Nacht zu finden. »Obertal, hier komme ich«, dachte er, schaute sich um und ging zu einem Tisch, an dem eine Frau mit einer verspiegelten Sonnenbrille saß, die gerade in ihren Texten blätterte. Sie trug ein dunkelrotes Kleid und schwarze Lackschuhe. Don dachte an einen Witz. Was haben Frauenaugen und Lackschuhe gemeinsam? Beide glänzen, wenn man sie bürstet. Don schätzte sie auf Anfang 30, also im erfahrenen Alter. »Gestatten, Don ist mein Name. Ist dieser Platz noch frei? Darf ich dir ein wenig Gesellschaft leisten, damit du nicht belästigt wirst?« »Aber du belästigst mich doch schon. Na komm, Schätzchen, Edda ist mein Name. Edda Porno. Setz dich, wenn du kannst.« Don setzte sich und fühlte sich wie ein Schuljunge. »Bist du auch zum Lesen hier?« »Ein mieses Entree«, dachte Don. »Ja«, antwortete Edda. »Geschlossene Frage, geschlossene Antwort. Wenn du mehr hören willst, dann frag nicht so dämlich.« Don war verunsichert. Er hatte bisher noch keine Frau getroffen, die nach Rosenwasser roch und wie Stacheldraht redete. »Was liest du?« Don bemerkte, dass er diese Frage frecher hätte betonen sollen. »Meine vergammelten Werke. Eine Frage hast du noch, um auf den Punkt zu kommen.« Don versuchte es mit Lyrik. »Die dunklen Flächen, der See in deiner Sonnenbrille.« Edda unterbrach ihn. »Ich kann mir das Gestammel von den männlichen Erdbewohnern nicht mehr anhören. Es ist immer das Gleiche. Ein männliches Wesen setzt sich zu mir hin, stottert ein bisschen, um dann mit einer billigen Anmache zu enden. Ich bin es ehrlich gesagt satt. Es ist wie ein schlechter Film, den ich immer wieder ertragen muss. Wenn du also etwas zu sagen hast, dann sag es jetzt. Und wenn nicht, dann schweig lieber für immer und geh aufs Klo und heul.« Zum ersten Mal wünschte sich Don, Kalle zu sein. Er versuchte es einfach. »Dann komme ich auf den Punkt. Mein Name ist Don John und ich gelte als der größte Liebhaber der Region.« Edda lachte fauchend. Don fuhr fort. »Vielleicht gehörst du auch zu den Frauen, für die der multiple und der vaginale Orgasmus immer noch Fremdwörter sind, meine Geliebten nicht. Es wäre mir eine Ehre, dir meine Dienste anzubieten. Genau betrachtet gibt es nur zwei Möglichkeiten. Dieser Abend geht irgendwann zu Ende. Wir haben gelesen, einige Biere getrunken und einen netten Abend gehabt. Entweder gehst du dann allein nach Hause und stellst morgen früh fest, dass man Bier nicht ficken kann. Oder wir gehen zusammen zu dir und verbringen eine fantastische Nacht.« Don bemerkte, dass er die verschiedenen Orgasmen und einiges andere sehr ungeschickt eingeflochten hatte. Warum brachte ihn diese Frau dazu, sich so ungeschickt zu verhalten? »Spinnst du?« »Ja, ein Netz aus Worten, um dich daran einzufangen.« »Noch so eine billige Phrase«, dachte Don. Schweigen. Dann platzte es aus ihm heraus. »Sag mal, flirtest du mit mir?« »Das ist für gewöhnlich meine Aufgabe, Herzchen. Und was ist, wenn mich weder der Multiple noch der vaginale Orgasmus interessiert? Wenn ich eine schwarze Witwe bin, die Männer an ihr Bett fesselt, um sie nach und nach auszunehmen, sie zu würgen, zu schlagen, zu kratzen, zu beißen und zu erniedrigen, um sie durch und durch fertig zu machen? Vielleicht liebe ich es, genötigte Männer zu sehen. Männer, die einen Steifen bekommen, ohne es zu wollen. Was ist, wenn mir selbst der angeblich größte Liebhaber der Region nicht gewachsen ist und am nächsten Morgen bemerkt, dass er doch lieber beim Bier hätte bleiben sollen? Ich heiße Edda Porno, also Spätzchen, du spielst zwei Klassen unter mir. Wir können gerne ein Match beginnen, aber sei dir vorher bewusst, dass du keine Chance auf einen Gewinn hast.« Don unterbrach. »Hunde, die bellen, trinken nicht.« Und trank. Edda fuhr fort. »Ich kann dir nur raten, dich zwei Tische weiter zu den beiden Blondchen und Blödchen vom Dörfchen zu setzen, die mit etwas mehr Glück auf deine billigen Tricks hereinfallen.« Sie zog an eine Zigarette. Don bemerkte, dass sie auch diese Runde gewonnen hatte. Kalle schickerte jedoch weiterhin an der Theke mit Nana herum, und sich jetzt zu den beiden Frauen am Nachbartisch zu setzen, wäre nicht nur Zuflucht, sondern auch Erniedrigung gewesen. Er war gezwungen, dieses Spiel weiterzuspielen und setzte alles auf eine Karte. »Ich beherrsche sogar die vaginale Ohnmacht.« Erneut fauchendes Lachen. »Ich wiederhole es gern nochmal. Mein Name ist Don John und ich gelte als der größte Liebhaber der Region.« »Der allerdings etwas klein geraten ist«, warf seine Gegenspielerin ein und punktete wieder. »Klein und fein. Ich kann dir nur sagen, dass ich an deinem verkorksten Leben unschuldig bin. Ich kann nichts für deine schlechten Erfahrungen mit Menschen. Ich bin keine Projektionsfläche für deine Rachezüge. Du kannst versuchen, mich zu erniedrigen, du kannst mich beleidigen, beschimpfen, niederschlagen, was immer du magst, aber du wirst es nicht schaffen, mich mit diesem Psychospielchen zu treffen. Ich spiele vielleicht nicht in deiner Liga, aber nur, weil ich ein anderes Spiel spiele. Trotzdem, du gefällst mir. Ich mag selbstbewusste Frauen. Ich würde dich gerne an der Nacht beteiligen, aber nicht nach deinen, sondern nach unseren Regeln.« Edda lächelte spöttisch. Don bekam Angst, dass sie gleich ein Messer unter ihre Bluse hervorholte, um ihn genüsslich abzustechen oder sie Reißzwecken spuckte. Er hatte Lampenfieber. Sie ließ es zu, dass er sich zu ihr vorbeugte und ihr ins Ohr flüsterte. »Ich denke, dass du Menschen dazu zwingst, nicht fair mit dir umzugehen, dass du, wie jeder andere auch, auf der Suche bist und deine Suche halt etwas verzweifelt ist. Ich denke, dass du sehr einsam bist. Du hast hier nichts zu suchen. Dieses lausige Publikum hier ist doch Vergeudung, wenn du nicht auf der Suche nach einem Mann bist. Ich denke, dass du nicht so mit mir umgehen solltest.« »Schätzchen, du vergeudest deine Zeit. Auf der Suche nach dir bin ich nicht. Ich bin hier, um...« »Warum bist du sonst hier? Es gibt nur zwei Gründe, um öffentlich Literatur zu betreiben. Entweder man sucht den Partner fürs Leben und wenn das nicht glückt, für die Nacht, oder man ist verrückt. Wenn es Letzteres ist, gehe ich 2 Tische weiter. Don starrte auf Eddas Zigarette, die ungeraucht in ihrer Hand verglühte. Die Asche bröckelte auf ihre Finger. Plötzlich biss sie ihn vorsichtig ins Ohrläppchen. Er wich zurück. »Herzchen, was soll uns das alles sagen? Wir wissen es nicht. 32 Jahre Emma, und sowas kommt dabei heraus. Ein verunsichertes Männchen, das sich einbildet, dass ich es mag. Ich mag dich nicht. Denk gar nicht, dass ich auf so eine billige Anmache reinfalle. Glaub wirklich nicht, dass ich dich mag, und erwarte erst recht nicht, dass ich dir meine Intimpiercings zeigen werde. Aber wir können nach der Lesung gerne einen Kaffee bei mir trinken. Meine Tiefkühltruhe ist gerade leer und ich brauche wieder Frischfleisch. Und jetzt, Don, geh bitte zur Theke und hol mir ein Wodka. Pur und ohne Eis.« Treffer. Versenkt. Don ging zur Theke und bestellte ein Wodka. Pur und ohne Eis. »Sie hat mich Don genannt«, dachte er, und freute sich, mindestens eine Schlafgelegenheit gefunden zu haben. In der Tiefkühltruhe. »Schönen guten Abend, Herr Don John. Sie haben doch sicherlich schon von den Vorzügen des Frauenverführens gehört. Sie wurden ausgewählt, in einer einmaligen kulturellen Reise in das idyllische Leben von Edda Porno teilzunehmen. Klingt das nicht prima?« Erreichte Edda wortlos den Wodka. »Deine Brille gefällt mir«, sagte Don. Inzwischen waren ihm die Peinlichkeiten egal geworden. Sie schob die Sonnenbrille auf ihre Nasenspitze und schaute ihn mit Pupillen an, die nahezu ihre gesamten Augen ausfüllten und Don an dunkle Seeflächen erinnerten. »Du verstehst?« fragte sie und zwinkerte ihn an. »Ich glaube schon. Ich schätze, deine vergammelten Werke sind sehr fantasiereich.« »Nicht wirklich. Ich habe mir vorgenommen, dass auf jeder Seite meiner Werke einmal gefickt, gesoffen, gekotzt und gemordet wird. Und das am besten gleichzeitig. Dafür habe ich 3 Listen erstellt. Eine mit sexuellen Spielereien, eine mit Drogen und eine mit Todesarten. Ich schaue einfach auf meine Listen, wähle aus und dann sehe ich die Handlung schon vor mir. Ah, die Show geht los.« Sir Rudolf Raster, ein Lokalheld, der viele bekannte Short-Stories über seinen Protagonisten Sir Rudolf Raster geschrieben hatte, schritt auf die Bühne und eröffnete den Slam, indem er eine Flasche Sekt mit einem Schwert köpfte. »Moin, Leute«, sagte er, »jetzt geht's los. Willkommen zum 15. Poetenschlamm in Obertal. Auch heute haben sich wieder die größten Untergrundpoeten der Region versammelt, um gegeneinander anzutreten. Gespitzte Wörter sind ihre Waffen und aufregende Stories ihre Bataillonen, mit denen sie in die Schlacht ziehen. Es wird Blut und es werden Tränen fließen. Und warum? Weil euer einmaliger und hochverehrter Sir Rudolf Raster in der Jury sitzt und jede Story mit einem exzellenten Scharfrichterblick aufs Schafott schicken wird. Damit es jedoch nicht ganz so schlimm wird, gibt es wie immer freie Getränke für die Vortragenden. Wer also Lust hat, sich heute zu slammen, trägt sich in die Liste ein und dann geht es gleich los. Bis dahin genießen wir exzellente Musik aus der Konserve, zusammengemixt von eurer Exzellenz Sir Rudolf DJ Raster.« Don und Edda Porno gingen zur Bühne, um sich einzutragen. Danach ging Don zu Kalle und Nana an die Theke und trank ein Bier. Kalle und Nana hielten Händchen und Don fühlte sich fremd neben seinem einzigen Freund. War Kalle die ganzen Jahre über nur Dons Freund gewesen, weil er der einzige Mann war, der kein Interesse an Frauen hatte und somit keine Konkurrenz für Don darstellte? Don wusste es nicht, aber er wusste, dass er Kalle gerne an Nana übergab. Er freute sich für ihn und fühlte sich ein wenig in seiner Weltsicht bestätigt. Als Erste ging Edda Porno auf die Bühne. Ihre Geschichte hieß »Viel Koks und kein Ständer« oder »Wie ich mit Dieter Bohlen eine Nacht verbrachte«. Gar nicht mal schlecht, dachte Don, besonders der Absatz über das Modern Dirty Talking, genauso würde er nach der Show gerne mit ihr sprechen. Rudolf Raster war begeistert und lobte Edda, indem er Dieter Bohlen nachmachte. »Also, deine Texte sind grauenhaft, mies, das allerletzte, einfach eklig, penetrant und widerlich. Und zwar aus einem einzigen Grund, weil sie nicht von mir sind. Dafür gibt es von mir 10 Punker auf der nach oben offenen Punker-Skala.« Danach hief der MC Big Fat Beatsteak von den Gangstars seine 232 Pfund auf die Bühne und machte es sich dadurch schwer, dass er gleichzeitig beatboxte und rappte und dadurch kaum zu verstehen war. »Ich disse, buffe, dufte dich, boom, chaka, chaka, check, da, dis in dada, haus.« Er stampfte den Beat und Don stellte sich vor, dass er mit einem Fuß plötzlich durch die Bühne kracht. Es gab immerhin einen Ehrenapplaus und Rudolf Raster lobte die fette Erscheinung. Als Dritter betrat Lord Schad die Bühne, ein stadtbekannter Hunkenbunken, der seinen Titel günstig im Internet ersteigert hatte. Er galt als erfolglosester Schriftsteller der Stadt, der es trotzdem geschafft hatte, bekannt zu werden, indem er seine sexualisierende Konzeptionslyrik in popkulturellen Kontexten an junge Mädchen in Diskotheken verteilte. Er las aus seinem Buch »Lass mich dein Gummibärchen sein«, erotische SMS-Lyrik für Aufschneider und Aufreißer, vor. 3 Punker. Als Nächster trat Schmusi Reinhardt auf, ein leicht überdimensionierter Schlagersänger mit Punk-Vergangenheit, der seine Hits »Barfuß überm Bohlweg« und »Nur noch auf Schmusekurs« sang. »Das war kein Punk«, sagte Sir Rudolf Raster, »deswegen gebe ich dir 8 Schläge auf der nach oben offenen Schlagerskala.« Beim 5. Autor war Don schon zu betrunken, um seine Texte zu verstehen. Vielleicht waren sie auch prinzipiell unverständlich. Rudolf Raster sagte nur, »Erzähl diesen Mist nächstes Mal bitte deiner Selbsterfahrungsgruppe. 2 Punker.« Anschließend schwebte Timothée auf die Bühne. Er legte los mit seiner Space-Lyrik, die auf die harmonischen Gesetze der kosmischen Oktave abgestimmt war. Er saß einmal vor einigen Jahren auf Pilzen im Park, als ihm plötzlich bewusst wurde, dass es eine Verbindung zwischen Planeten, Klängen, Lauten und der lyrischen Form gab. Seit diesem Tag bastelte er täglich mehrere Stunden an lautmalerischen Klanggedichten, in die er nur ab und zu ein nicht-syrianisches Wort einband. Sein Gedicht Jupiter klang ungefähr so. Kyolomu yakatakamo kyuyuyuyuyuau. Zwischendurch schnalzte er auch mit seiner Zunge. Der ist doch auch nur wegen des Freibiers hier, murmelte Kalle. Ich glaube, der meint es ernst, bemerkte Don. Als nächster kam Don an die Reihe. Er stellte sich auf die Bühne, breitete wie ein Pfarrer beim Segen seine Arme aus und weil ihm nichts Besseres einfiel, stellte er die Nasologie vor, die ihm ein Bekannter auf einer Party vorgestellt hatte. Guten Tag, mein Name ist Nase und ich möchte euch heute die Nasologie vorstellen. Na so was, werdet ihr nun sicherlich fragen? Die Nasologie ist die Religion der Nase. Doch warum soll man ausgerechnet die Nase verehren? Wie Engel haben Nasen zwei Flügel. Nicht umsonst begrüßt man sich im Ausland Bayern mit Grüß Gott und bei uns mit Nasi. Auch im Dritten Reich gab es sehr viele Nazis und Chinesen essen gerne Nasi Goreng. Eine gewisse Phallozentrik lässt sich der Nasologie nicht absprechen, denn wie wir alle wissen, erkennt man an der Nase des Mannes seinen Johannes. Und wie mir mein Freund Benny berichtete, gibt es nichts Schöneres als Nasalverkehr. Die Eskimos praktizieren ihn auch. Ohne die Nase wäre alles nichts. Nur Nasologen haben Geschmack, denn ohne Nase schmeckt jedes Essen gleich. Außerdem könnten wir uns ohne Nase nicht riechen und das wäre schlimm, deswegen kann ich euch allen nur empfehlen, werdet Nasologen. Es gab nur mageren Applaus, fauchendes Lachen aus einer dunklen Ecke und drei Punker, aber für eine Improvisation hatte sich Don gut geschlagen. Als letzter hatte Kalle seinen Auftritt. Bevor er auf die Bühne ging, sagte er zu Don, »Danke, dass du dabei bist. Ohne dich wäre ich heute nicht hier.« Kalle ging verlegen auf die Bühne und holte ein Gedicht aus seiner Hosentasche hervor. »Er hatte also vorher was geschrieben,« wunderte sich Don. »Warum hat er ihm nichts davon erzählt?« Kalle stand am Mikrofon und blickte zu Nana, bevor er zu lesen begann. »Schönen guten Tag, Herr galaktischer Anhalter. Steig ein, ich nehme dich mit. Wir fahren ein Stück gemeinsam. Auf der asphaltierten Erde. Auch ich bin nur ein Anhalter. Mein Fahrzeug fährt ohne Stil in eine bestimmte Richtung. Ich rede gerne, lass dich davon nicht stören. Ich bin verrückt, aber das macht nichts. Alles macht nichts. Wir alle spielen nur. Mensch, ärgere dich nicht ohne Gewinner. Die Würfel sind schon gefallen. Ich muss sie dir erzählen, die alte Geschichte. Ich weiß, was du nicht wahrhaben willst. Hat dir Dragon schon erzählt, dass du ein Nichts bist? Ein Sklave ohne Herr, ein Diener der Leere? Du bist nicht der Mittelpunkt der Welt. Du hast keinen Gott, stammst vom Affen ab und wirst sterben. Ohne Freiheit, ohne sicheres Wissen, ohne Sinn. Ein hormongesteuerter biomechanischer Computer in einer viel zu kalten Welt, die in entropischer Kälte vergeht. Ein illusorisches Ich im sinnfreien Spiel. Kennst du die Regeln? Du willst aussteigen? Keine Chance, selbst wenn ich dich rauslasse. Verborgen hinter öden Hügeln der Götter, hinter albernen Freizeitparks der TV-Gestalten, hinter leeren Museen der Kunst und einsamen Tempeln der Wissenschaft. Lebt Nihil. Er tritt nie in Erscheinung, nur Dragon, sein Diener und Sklave, der alles beherrschen möchte. Wir sind Ritter im verlorenen Kampf gegen Nihil. Kämpfer für Ordnung und Freiheit und Lust. Wir haben nichts anderes gelernt. Dragon hat mich in seine dunkle Höhle entführt. Er hält mich am Leben, gibt mir zu essen, zu trinken, zu ficken. Zerstreuung. Warum fühle ich mich so verlebt? Wohin verschwand die Lust zum Leben? Ich warte, ich bin gewartet. Ich wartete. Ich habe gewartet. Ich hatte gewartet. Ich bin gewartet worden. Ich werde warten. Ich werde gewartet. Warte! Ich rufe dich, Galaktika, vom fernen Stern Andromeda. Erlöse mich von dieser Welt, bevor sie in die Sonne fällt. Komm mit, Herr Anhalter, wir ziehen gemeinsam in die verlorene Schlacht. Wir sind wackere Kämpfer, mit Rüstung aus mutigen Geschichten, mit Schwertern aus klirrender Musik, mit Helmen aus starken Wörtern, mit Schilden aus kräftigen Bildern. Es ist unser Glück, Rückzugsgefechte zu führen, ein lebensfüllender Spielfilm, eine Orgie aus Schlachten. Nihil hat schon gewonnen? Dann lasst uns Dragonen besiegen. Hoch die intersexuelle Solidarität. Völker, hört die Signale, feiert das Fest. Ein geglücktes Leben ist eine sich selbst verzehrende Orgie. Aus Stangeln stechen, stecken, stemmen, stempeln. Aus Steppen, Stopfen, Stöpseln, Stößeln, Stoßen. Aus Melodien, Harmonien und Rhythmen. Ein galaktisches Spiel der Fortpflanzung. Eine Orgie mit Freunden aus der großen Familie. Komm, lass uns verfließen, verglühen, verschwimmen, versinken. Ich werde nicht länger warten. Ich werde gewartet haben. Ich werde gewartet worden sein. Beam mich hoch, Galaktika, zur Galaxie der Triebe. Wir reisen nach Andromeda, zur Galaxie der Liebe. Wie? Du willst aussteigen? Steig aus, hau ab. Du bist es nicht wert, mir zuzuhören. Na los, verschwinde und führe dein armseliges Leben weiter. Hier kannst du aussteigen. Du bist angekommen. Im Irgendwo. Danach ging er ohne Applaus wieder von der Bühne. Die meisten im Publikum fragten sich, was dieser Auftritt bedeutete, aber Don wusste Bescheid. Kalle hatte endlich seine Galaktika gefunden. Rudolf Raster, der ein Gespür für große Literatur hatte, vergab 9 Punker. Der Slam ging zu Ende und zum Schluss saßen nur noch Don, Edda, Kalle und Nana an der Theke und tranken ein letztes Bier bzw. einen letzten Wodka. »So, wir verabschieden uns jetzt. Euer Freund will mir noch seine Künste zeigen, die hoffentlich besser sind als seine literarischen Ergüsse«, sagte Edda Porno und schnappte sich Don. »Na dann, mach's gut, ihr beiden«, sagte Don. Kalle antwortete, »Macht's besser.« Kalle fand die Frau fürs Leben. Don fand die Frau für die Nacht. MC Big Fat Beatsteak wurde verrückt.